Fall und esse die Lust an deinem Leben. Ihre grüne Wandlung, primitiv und dumm. Davon ab, konntest du die Liebe leben. Ihre grüne Wandlung, primitiv und dumm. Und du fragst dich heute noch warum. Das waren die Jahre deines Lebens, die du verschwendet hast. Eine Fahrt mit der Achterbahn, große Liebe und die Fahrt. Jahre deines Lebens, die du verschwendet hast. Eine Fahrt mit der Achterbahn, große Liebe zu tiefen Ast. Von heute auf morgen könntest du die Welt nicht mehr verstehen. Wir wollen mehr Freiheit. Und die hast du dir geklebt, sie hat mit anderen gepflegt. Und du Idiot hast ihr verziehen, gab's ihr eine zweite Chance. Doch in uns hat sie dich nicht. Ihre Gründe waren dumm, primitiv und dumm. Davon aber konntest du sie nie im Leben. Ihre Gründe waren dumm, primitiv und dumm. Und du fragst dich heute noch warum. Das waren die Jahre deines Lebens, die du verschwendet hast. Eine Fahrt mit der Achterbahn, große Liebe, du tief warst. Die Jahre deines Lebens, die du verschwendet hast. Ein Fahrt mit der Achterbahn, große Liebe, du tiefen Arsch. Und jetzt kommt sie wieder zu dir her und sagt, wie sehr sie dich liebt. Doch du sagst nur, fick dich, ich brauche dich nicht mehr. Das waren die Jahre meines Lebens, die du verschwendet hast. Eine Fahrt mit der